1. Die sind die Namen der Stamm im Orsesten Norden, das Gebiet beginnt mehr in Richtung Hethland bis nach Hamath und Hazerinon, wobei dann den ersten Anteil von Osten nach Westen erholt. 2. Südlichen das Gebiet von dann anschließend, erstreckt sich der Anteil für den Stamm außer von der ostlichen bis zur westlichen Grenze. 3. Direkt neben dem Gebiet von außer liegt der Landanteil für Naphtali, der ebenfalls von der Ostseite bis zur Westseite reicht. 4. Und die Grenze von Naphtali grennt das Gebiet von Manassen, das sich gleichermaßen von Osten nach Westen ausdehnt. 5. Südlich von Manas befindet sich der Anteil für Ephraim, der den Raum zwischen der ostlichen und der westlichen Grenze einnimmt. 6. Neben dem Gebiet von Ephraim liegt der Landanteil für Reuben, der sich von der Ostseite bis zur Westseite erstreckt. 7. Und Reuben schließt sich das Gebiet von Judaren, das ebenfalls von der ostlichen bis zur westlichen Grenze reicht. 8. Südlich von Judah liegt der besondere Abgabebereich, der 25.000 Ellen breitestend in dessen mit sich das Heiligtum befinden soll. 9. Dieser Heiligbereich, den dem Herrn weihen sollt, hat ein Länge von 25.000 Ellen und ein Breit von 20.000 Ellen. 10. Den Priestern steht ein Teil Diocese Heiligen Bezirk zu, wobei das Heiligtum des Herrn genor in der mit ihrer Flashleigen Word. 11. Dieser Bereich ist für die geweihten Priester aus der Nachkommenschaft Zadoks bestimmt, die ihren Dienst true verrichteten, warend ander Israeliten und Leviten in die ihre Jingen. 12. Ihnen soll dieser besonders heilig Teil des Lands gehoren, der direkten das Gebiet der Leviten angrennt. 13. Den Leviten wird ein Bereich zugewiesen, der parallel zu dem der Priester verläuft und ebenfalls ein Länge von 25.000 Ellen aufweist. 14. Sie dürfen von diesem Land nichts verkaufen oder tauschen, die dieser Wertvoll Teil des Lands dem Herrn geweiht ist und nicht in fremden Besitz übergehen darf. 15. Der Verbleiben Streifen von 5.000 Ellen breit dient der Stadtteils allgemeiner Bereich für Wohnungen und Weidflaschen, wobei die Stadt zentral darin liegt. 16. Die Stadt selbst ist quadratisch angelegt und misst auf Jeder der via Seiten, Norden, Süden, Osten und Westen, Jewels für 0.500 Ellen. 17. Am die Stadt hierum soll ein freier Raum für Weidzweck gelassen werden, der in Jede Himmelsrichtung 250 Ellen breit ist. 18. Der restliche Ertrag des Lands neben dem Heiligen Bezirk soll dazu dienen, die Arbeiter der Stadt mit Nahrung zu versorgen. 19. Die Arbeiter, die in der Stadt tätig sind und Diocese Land bebauen, sollen aus allen Stammen Israels kommen. 20. Der gesamte quadratische Bereich, der den Heiligen Bezirk und das Stadtgebiet umfasst, misst insgesamt 25.000 mal 25.000 Ellen. 21. Das restliche Land ostlich und westlich des Heiligen Bezirks gehort dem Fürsten, wobei das Heiligtum und der Tempel in der Mitte liegen. 22. Als Land zwischen den Gebieten von Judah und Benjamin, das nicht den Leviten oder der Stadt gehort, fällt in den Besitz des Fürsten. 23. Südlich Diocese Zentralen Bereichs folgen die restlichen Stamm, beginnend mit Benjamin, dessen Gebiet von Osten nach Westen reicht. 24. Und das Gebiet von Benjamin schließt sich südlich der Anteil für den Stamm Simeonen, der sich ebenfalls bis zur Westseite erstreckt. 25. Neben Simeon liegt der Landanteil für Issachar, der von der ostlichen bis zur westlichen Grenze verläuft. 26. Südlich von Issachar befindet sich das Gebiet von Sebulon, das sich gleichermaßen von Osten nach Westen ausdehnt. 27. Den Abschluss bildet das Gebiet von Gad, das südlichen Sebulon angrennt und bis zur äußeren Grenze reicht. 28. Die südliche Grenze von Gads Gebiet verläuft von Tamer über die Wasser von Meribakadesh bis zum Bach Ägyptens und zum Großen Meer. 29. Dies ist das Land, das a Dirch das Los unter die Stamm Israels als dauerhaften Erbesitz verteilen sollt. 30. Die Stadt verfügt über Ausgänge und allen Seiten, wobei die Tor nach den Namen der Stamm Israels benannt sind. 31. Und der Nordseite, die für 0.500 Ellen lang ist, befinden sich drei Tor, Das Tor Rubens, Das Tor Judas und Das Tor Levi's. 32. Ort die Ostseite mist 4.500 Ellen und besitz drei Tor, die Nacht Joseph, Benjamin und Dan benannt sind. 33. Auf der Sudseite, die Ebenfalls ein Lange von 4.500 Ellen aufweist, Leigen die Tor von Simeon, Issachar und Sebulon. 34. Die Westseite ist ebenso 4.500 Ellen lang und enthult die drei Tor für Gad, Asa und Naphtali. 35. Der gesamte Umfang der Stadt beträgt 18.000 Ellen, und von diesem Tag und Word a Name lauten, der Herr ist hier.